verliert bald den Verstand. Gewalt regiert das ganze Land. Ob groß, ob klein, ob jung, ob alt. Jeder macht den anderen kalt. Nur einer hält die Oberhand. Du kannst es sehen an jeder Wand. Hooligans, die Macht ist da. Hooligans, wie wunderbar. Hooligans, die vereinte Macht. Hooligans kamen über Nacht. Oh, Hooligans kamen nimmer mehr. Macht den Bullen das Leben schwer. Hooligans, die vereinte Macht. Hooligans kamen über Nacht. Oh, Hooligans kamen nimmer mehr. Macht den Bullen das Leben schwer. Immer so bleiben.